Wenn du gegessen hast und sie geben dir Anästhesie, kannst du sterben. Wenn du erbrichst, vomita, kannst du ersticken, suffoca. No, I want operation, now, now, now, now. Ob man es nicht mit einer Lokalen machen kann? Nein, ausgeschlossen. In ihrem hysterischen Zustand ist das unmöglich. Also habe ich sie wieder zusammenpacken müssen. Am nächsten Tag hat es geklappt. Während sie in der Klinik war, bin ich ins Labor am Luegerplatz gegangen. Ah, Sie kommen wegen dem Befund. Ja, den habe ich schon weggeschickt mit der Post. Die Blutgruppe habe ich an die Klinik gefaxt und den Befund habe ich heute weggeschickt. Verdammt, ich will es doch wissen. Nicht die Blutgruppe, den HIV-Befund. Oje, die Dame fährt heute schon nach Hause, nach Rumänien, da wird sie ihn nicht mehr bekommen. Na, das ist ja kein Problem, ich kann ihn ja noch einmal ausdrucken. Auf dem Gang habe ich das Kuvert aufgerissen. Ach, Baby, wenn du dich nicht in den letzten 3 Monaten angesteckt hast, dann ist ja alles gut, dann ist ja alles gut. Um 12 Uhr Mittag ist sie aus dem Aufwachraum gekommen. Kein kleines Herzchen hat mehr in ihrem Bauch geschlagen. Und 3 Wochen lang keine Tampons verwenden, nicht in der Wanne baden und keinen Sex. Duschen können sie. An dem Tag war auch eine rumänische Ärztin in der Klinik. Die hat ihr alles genau erklärt. Und die Pille hat sie auch verschrieben. Als ich sie nach Hause gebracht habe, hat sie gesagt, how much? Was meinst du, wie viel? Wie viel ich dir zahlen? Nichts. Warum? 3 Tage du fahren mit mir. Du hast genug Ausgaben gehabt. Die Abtreibung hat 300 gekostet. Ich habe die in der Klinik überzeugt gehabt, dass sie ihr den Sozialtarif geben. Und der Blutbefund hat noch einmal 50 gekostet. Und du kannst 3 Wochen nicht arbeiten. An diesem Nachmittag bin ich wieder einmal mit Goscha gefahren. In den zweiten, in die Schreigasse. Gestern habe ich gar keine Arbeit gehabt. Aber heute 2 Stunden. Ein sehr netter Mann. Weißt du, die Mädchen sagen, schon langsam komme ich rein in den Job. Wenn einer nett ist, dann bin ich auch nett. Aber wenn einer grauslich ist, dann fertige ich ihn schnell ab. Was heißt auf Deutsch, mir tut der Zahnweh? Ich habe Zahnweh. Warum? Hast du Zahnweh? Nein. Aber wenn einer schmutzig ist und ich will nicht blasen, dann kann ich das sagen. Ach so, na, du lernst. Manchmal glaube ich schon, dass ich anders bin. Anders als die anderen. Eine Außerirdische. Verstehst du, Außerirdische? UFO? Manchmal taucht ein Lächeln auf in diesem ernsten Gesichtchen. Aus dieser ständig aufrechten Haltung, dieser Geradheit und Selbstbeherrschung. Ich bin so ernst. Wenn ich einmal lache, dann fragt man mich gleich, ob ich etwas getrunken habe. Stimmt. Ich habe mich manchmal gefragt, ob sie Beruhigungsmittel nimmt. Die Jolanta hat immer nur gesagt, die Goscha, Valium auf 2 Beinen. Da war so ein Mann auf der Maria-Hilfer-Straße in einem Rollstuhl, weißt du? Weißt du, was das ist, ein Rollstuhl? Der hat 1 Bein gehabt, ganz dünn und so rot angelaufen, schrecklich. Dem habe ich 10 Euro gegeben. Der hat mich so angeschaut, der konnte es gar nicht fassen. Aber wenn ich so Leute sehe, dann will ich ihnen helfen. Weißt du, dann freue ich mich, dass ich Geld habe und ihnen helfen kann. Ich bin sehr gläubig. Ich glaube an Gott und ich liebe ihn wirklich sehr. Weißt du, was das ist, eine Nonne? In der Kirche, da gibt es den Pfarrer und dann gibt es auch Frauen, weißt du, so mit einer Haube und einem langen Gewand. Das ist eine Nonne. Und meine Freundinnen haben immer gesagt, du wirst einmal Nonne werden. Eine Nonne, verstehst du? Und was bin ich geworden? Eine Prostituierte. Aber ich habe immer diesen Traum gehabt, als ich sehr jung war. Ich war vielleicht 15, 16, da habe ich das geträumt. Da habe ich mir das ausgedacht. Wenn ich einmal ganz reich wäre, dann würde ich ein Haus bauen für arme Kinder, weißt du? Wo sie nicht nur zu essen und anzuziehen kriegen. Das haben wir im Kinderheim auch gehabt, zu essen und anzuziehen. Aber niemand, dem man seine Probleme erzählen kann. Niemand, der einem Liebe gibt. Und das sollte es dann geben in diesem Haus, weißt du, dass man ihnen Liebe gibt. Oder für die alten Leute, die sind ja noch ärmer, denn die Kinder, die hat man ja doch lieb, aber die Alten, die sind alt und krank und hässlich, die liebt man nicht. Ach, Baby, habe ich gedacht, ach, Baby. Ich habe von der 3. in die 2. geschaltet, Dann habe ich ihre Hand genommen und ihr einen Kuss auf die Fingerspitzen gegeben. Mein Polnisch hat nicht ausgereicht. Als sie herauskommt von dem Kunden, sagt sie: Dieser Kunde war sehr grob. Er hat sich auf mich gestürzt wie ein Raubtier auf ein Stück Fleisch. Ich habe ihm gesagt, dass ich das nicht mag, dass ich den Sex delikat mag, fein, weißt du? Und da sagt er: Das ist dein Problem. Ich hätte ihn ohrfeigen können. Sie ist sehr aufrecht, sehr gerade neben mir gesessen und hat eine Zigarette nach der anderen geraucht. Ilianas Abtreibung ist am Dienstag gewesen. Am Donnerstag hat mich die Jacqueline angerufen. Die Lilly bitte in die Weißgerberlinde 32, Tür 12. Du Jacqueline, was hatte die Lilly gesagt, wie sie sich heute angemeldet hat? Na nix, dass sie wieder okay ist. Himmel, Herrgott, habe ich geschrien. Ich glaube, ich muss dem Mädel das Leben retten, die ist ja sowas von blöd. Die darf 3 Wochen keinen Sex haben. Ich weiß. Und du weißt auch warum? Ja. Das hat mich nicht gewundert. In der Agentur redet sich alles herum, auch wenn keiner was sagt. Na, wie kannst du sie da auf Job schicken? Bitte, ich habe sie 5-mal auf Rumänisch gefragt, ob sie okay ist. Sie hat gesagt ja. Bitte, da will ich nicht den Moralapostel spielen. Das hat mit Moral nichts zu tun, da geht's um die Gesundheit. Schau, wenn sie fahren will, soll sie fahren. Na schön, ich fahr hin. Wenn ich gesagt hätte, ich mach das nicht, hätte sie den Miroslav hingeschickt oder den Janko. Während ich zu Lilly gefahren bin, habe ich meine Tochter angerufen. Bis dahin habe ich niemandem gesagt, an welchem Projekt ich arbeite. Pass auf, das klingt jetzt ein bisschen nach Detektivspielen. Hast du die Schlüssel zu meiner Wohnung bei dir? Macht nichts. Dann fahr bitte nach Hause, hol die Schlüssel und fahr in meine Wohnung. Nimm dir eine Diskette mit. In meinem Saustall findest du am Ende keine. Mein PC ist eingeschaltet. Such die Datei Tagebuch.doc, kopier sie auf die Diskette und nimm sie mit nach Hause. Das ist alles. Und noch etwas. Ich arbeite als Fahrer für die Firma Belvedere Escort, Quellenstraße 101, 1100 Wien, Inhaberin Jolanta Bierut. Aber das schicke ich dir noch als SMS. Das ist eine Callgirl-Agentur. Ich muss vielleicht heute noch mit der Frau Bierut ein paar Worte reden und ich will nur, dass sie weiß, dass die Informationen, die ich habe, auch noch wer andere hat. Auf meine Tochter kann ich mich verlassen. Hallo, Cefatsch, hat die Lilly lustig gesagt, als sie herausgekommen ist. Biene? Es hat etwas verkrampft gewirkt. No, not Biene. Why? Weil du arbeitest, obwohl du weißt, dass du nicht arbeiten darfst. Wie kannst du das machen? It's okay. It's not okay. Du bist krank da drinnen, da ist alles noch offen, verstehst du? Blutig, du kannst eine Infektion holen. Infektion, verstehst du? Nein, nein, ich arbeiten. Nicht gut bleiben zu Hause 3 Wochen. Lilly, du kannst nicht arbeiten. Aber nur blasen. Das geht nicht. Der Kunde weiß nicht, dass du nur blasen kannst. Was machst du, wenn der Kunde ficken will? Nein, nein, nicht ficken, nur blasen. Aber die Agentur sagt dem Kunden nicht nur blasen. Das gibt's nicht. Es gibt kein Service nur mit Blasen. Das ist ein normaler Job. Du kannst das nicht machen. Ich habe Jolantas Privatnummer gewählt. Ja? Jolanta. Würdest du ein Mädchen auf Job schicken, das vorgestern eine Abtreibung gehabt hat? Hör mal, die Jacqueline hat sie 5-mal auf Rumänisch gefragt, ob sie arbeiten kann. Ja, aber das Mädel ist doch deppert, die weiß ja nicht, was sie macht. Sie glaubt, sie kann das irgendwie auf Blasen hinbiegen, aber wenn der Kunde ficken will, sie kann das doch gar nicht handeln. Schau, ich habe auch abgetrieben und am nächsten Tag habe ich gearbeitet. Pass auf, die Ärztin hat ausdrücklich gesagt, 3 Wochen kein Sex. Sie darf 3 Wochen nix in ihre Muschi kriegen, kein Tampon, kein Badewasser und schon gar keinen Schwanz. Hör mal, du bist keine Frau. Und das war ja auch keine Abtreibung, das war eine Absaugung. Na, ich bin keine Frau, aber auch bei einer Absaugung. Der Uterus ist einfach gereizt und offen für Infektionen, das kann man einfach nicht machen und sie versteht das nicht. Sie ist doch ein Kind. Es muss ja nichts passieren, aber es kann was passieren. Und wenn was passiert, wenn sie eine Entzündung kriegt, kann sie vielleicht ihr Leben lang keine Kinder mehr kriegen. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich mit ihr gestritten habe. 5-mal hat sie wiederholt, dass sie auch abgetrieben und am nächsten Tag gearbeitet hat. Ich war schon drauf und dran, ihr zu sagen, du hör einmal, willst du eine Serie über dich im News haben? Das war der Grund, warum ich meine Tochter geschickt habe, die Datei zu holen. Es ist aber dann doch nicht so weit gekommen. Irgendwann war es ihr zu blöd und sie hat gesagt, na gut, schick mir halt die Betsy. Na super, die Betsy. Verstehst du jetzt, habe ich zu Iliana gesagt. Warum schicken sie jetzt die Betsy statt dir? Die schaut doch ganz anders aus. Die ist doch ein ganz anderer Typ. Verstehst du noch immer nicht? Weil die ohne macht. Die wollten, dass du ohne fickst. Betsy hat Job, nicht ich. Ist nicht gut. Kein Job, kein Geld. Ich bring dich jetzt nach Haus. Fahr nach Rumänien, mach Urlaub 3 Wochen, dann kommst du wieder und verdienst viel Geld, okay? 3 Tage später ist ihr Foto auf der Homepage von Sweet Escort gewesen. Da hat die Jolanta sie auch wieder von der Urlaubsliste genommen. Scheiß Peste. Peste heißen in Rumänien die Zuhälter. Fisch.